gute Ruh, tu die Augen zu. Gute Ruh, tu die Augen zu. Wanderer, du müde, du bist zu Haus. Die Treu ist hier, sollst liegen bei mir. Die Treu ist hier, sollst liegen bei mir. Bis das Meer will trinken die Bächlein aus, bis das Meer will trinken die Bächlein aus. Will betten dich auf weichen Pfühl, will betten dich kühl auf weichen Pfühl. In dem blauen kristallenen Kämmerlein heran, was wiegen kann, heran, heran, was wiegen kann. Woget und wieget den Knaben mir ein, woget und wieget den Knaben haben mir ein. Wenn ein Jagdhorn schallt aus dem grünen Wald, wenn ein Jagdhorn schallt aus dem grünen Wald, will ich sausen und brausen wohl um dich her. Blickt nicht herein, blaue Blümelein, blickt nicht herein, blaue Blümelein. Macht meinen Schläfer die Träume so schwer. Ihr macht meinen Schläfer die Träume so schwer. Hinweg, hinweg von dem Steg, hinweg, hinweg, böses Mägdelein, das in dein Schatten nicht weht. Wirf mir herein dein Tüchlein fein, wirf mir herein dein Tüchlein fein. Dass ich die Augen im Halte bedeckt, dass ich die Augen im Halte bedeckt. Thank you. gute Nacht, bis alles wacht. Gute Nacht, bis alles wacht. Schlaf aus deine Freude, schlaf aus dein Leid. Steigt, der Nebel weicht, der Vollmond steigt, der Nebel weicht. Und der Himmel da oben, wie ist er so weit? Und der Himmel da oben, wie